Das kann es nicht sein. Ja, liebe Enkersin und die Offiziere möchten euch gerne ein bisschen was erzählen. Ja, dieser Pet ist jetzt leider. Nee, nicht nur deswegen, sondern einfach mal vorne anfangen. Alle Offiziere sind gerade in der Pflicht, ohne Ausnahme. Ihr beginnt erstmal mit einer Entschuldigung. Es tut uns leid, dass wir diese Raid heute abbrechen müssen. Nee, es tut uns leid, dass wir Offiziere folgende Sachen heute nicht getan haben. Die da wären, Doppelpunkt. Erstens, den Leuten vor dem Raid vernünftig die Boss erklärt zu haben, wenn wir schon ein Gespräch geführt haben. Zweitens, mitten im Raid den Mund aufzukriegen und zwar so fressenmäßig wie ich jetzt notfalls. Und die extrem Leute, die da in den Raid reingehen, um den anderen nur den Arm zu verdauen, rauszuschmeißen. Drittens, eine Raid, wenn es nicht funktioniert, abzubrechen. Und ich habe mir einfach hier drum gebettelt, dass sie den Mund aufkriegen. Und jetzt hätte ich einfach von ihrem offiziellen Entschuldigung dafür. Inklusive Kollega. Möchte ich mich dafür entschuldigen, dass ich das nur schaffe, gerade so meinen Schein einigermaßen zu spielen und damit auch gar nicht mehr im Krieg, was da um mich herum passiert. Tut mir leid. Ja, scheiße. Tut mir leid. Mir tut es leid, dass ich den Tiere nicht vorbereitet habe. Auch soll ich mir, ich soll dann, ja, mir sagen im Raid. Aber ja, da traue ich mich halt nicht vor und denke, da sind die Redleiter der beste für, aber na, ich weiß, ich soll mir es fragen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das so. Es tut mir leid, aber ich hab den Kate auch gerade vor eigentlich alles erklärt und das, was du gerade gesagt hast mit den drei Schlägen, war vollkommen falsch bei dem Boss. Ja, dann war es komplett falsch. Aber dann kannst du dir auch vorstellen, warum es komplett falsch ist. Weil ich in diesem Raid hier hineingehe und es von der ersten Sekunde an so kacke läuft. Ich zeig euch mal was. Guck mal hier. In der blauen Ecke. Guckt euch mal diesen Whisper-Verlauf an. 20:42 Uhr. Alvira, wenn das noch 2 oder 3 so weitergeht, bricht den Raid bitte ab, Enkersil. Okay, Ersatzlos fürs ganze Wochenende, 20:42 Uhr, Alvira. Sollen die Leute nachdenken gehen? Und das sagst du ihnen dann auch so. Enkersil, was machst du mit Ersatzlos? Ich, dass es weder heute noch morgen dann ein Raid geben wird, 20:43 Uhr. Diese Dinge sollen durchgeführt werden. Der Raid ist heute nicht ein einziges Mal in einer Minute so gelaufen, wie er laufen sollte. Ja, scheiße. Wie gesagt, schon mal. Gut, nehmen wir die Leute nacheinander ran. Eat my dots. Ja, wie gesagt, ist jetzt quasi Nachbesprechung oder jetzt wegen Office? Es ist gerade die Entschuldigungsorgie der Office. Okay, ja. Hatte ich ja vorhin schon gesagt, ich habe den Tieren nicht vorbereiten können, das will ich nach. Und alles andere habe ich ja vorhin schon gesagt. Und auch kriegen Leute rausschmeißen, notfalls Raid abbrechen. So macht es weder Spaß noch Sinn. Für egal wen. Offerhead, erst dann wird es so arschig, wenn man den Mund vorher nicht aufmacht und Leute dann rausnimmt. Ja, das hier mag meine Fehlansage gewesen sein. Aber die ganzen Fails, die vorhin von den Tanks passiert sind, angefangen bei Boss 1, war nicht meine Fails. Nicht zu wissen, wie man den Boss spielt, nicht zu wissen, wo man hinlaufen muss. nicht zu wissen, dass man geradeaus auf einen Boss zuläuft, damit er dann gepult wird. Und wenn man den nicht geradeaus pult, der woanders hinlaufen wird. All das sind Dinge, die ich nicht zu verantworten habe. All das sind Dinge, wo man sagen muss, dass einem da absolut klar sein muss, dass wenn ein Tank so dran geht, dass man das gewusst haben muss. Und dass er weiß, dass er damit gepult wird. Und dass er weiß, dass das ein Fail wird. Ja, also ich entschuldige mich für euch, also die Gruppe, dass es jetzt leider heute abgebrochen wurde. Danke, dass ihr in der Zeit und wir offiziell noch danach noch ein Gespräch führen, ne? Wir offiziell kein Gespräch in dem Sinne führen, wo es darum geht, dass die Offiziere noch sagen können, ey, da passt mir nicht. Die einzige Person in dieser ganzen Scheißgilde, die im Moment noch das Recht hätte, den Mund aufzumachen, die eine Offiziersbesprechung einberaumt hat, bevor heute der Tag war, was euch auf die Fresse hauen will, ist Julia! Also braucht man da gar nicht so selbstgefällig sitzen und sagen, und dann fang ich an. Nein, da kannst auch du dich nochmal entschuldigen, nämlich bei Julia. Das ist nämlich heute Sinn und Zweck der Sache, warum sich die Offiziere wegen Julia treffen werden. Und ich hab das jetzt angekommen. Also nein, was anderes wird in den Offizierstreffen nicht Thema sein. Außer eines tut mir leid, Julia. Kalarama. Und dazu war alles gesagt. Ich krieg den Mund nicht auf. Tut mir leid. Was heißt, du kriegst den Mund nicht auf? Wenn es darum geht, die Lade rauszunehmen. In Raid. Ist eure Aufgabe. Und auch wenn ich im Kampf mich nur um meinen Charakter kümmere, gab es heute genügend Situationen, wo darüber geredet wurde und darum gebettelt wurde, den Mund aufzumachen. Auch dann kriege ich, bevor überhaupt ein Kampf stattfindet, Numa Triloara mit, dass da gerade Dinge passieren, die nicht in Ordnung sind, weil sie sogar benannt werden. Auch dann kann ich als Numa Triloara irgendwann den Mund aufmachen und sagen, das muss jetzt geändert werden. Weil es nämlich nicht im Kampf ist, wo das angesprochen wird. Also habe ich auch genügend Kapazitäten frei, weil ich ja nicht im Kampf bin und nicht meinen Charakter spielen muss, etwas zu sagen und mitzukriegen. Also nochmal. Ist das verstanden? Ja. Gut. Und jetzt könnt ihr eine Raid-Nachbesprechung miteinander machen. Könnt ihr ihnen erklären, dass heute der Raid nicht weitergeführt wird? Und dass es auch morgen kein Raid geben wird. Und warum? Und dann könnt ihr auch direkt auf die Leistung von den Leuten eingehen. Wobei die mindeste Leistung gebracht haben, jetzt nicht mehr im Raid sind. Und dann könnt ihr währenddessen dem Korni auch schön erzählen, was heute abgegangen ist. Engasil, einen nach dem anderen dran nehmen. Fang unten an. Na, ist sofort wieder da. Vorgeholig, zum Raid heute, was hast du zu sagen? Meine Form war absolut grottenschlecht, als Heiler sowie als Damage Dealer. Mit Eule muss ich mich noch ein bisschen auseinandersetzen. Heiler war halt sehr schlecht, weil ich noch immer nicht die richtige Form vom Heilen gefunden habe im Druiden. Die richtige Form und die einzig richtige Form des Heilens ist jetzt, nachdem man einen Patch hatte und dieser Patch ein paar Sachen geändert hat, weswegen man jetzt nicht mehr Gedeihen mit innerer Friede koppelt, weil es drastisch abgeschwächt wurde. Das heißt, man kann jetzt anders killen. Das heißt, dieses Gedeihen kannst du jetzt komplett anders setzen. Ergo könntest du theoretisch jetzt sogar Verschmelzung spielen. Musste aber nicht. Innerer Friede macht bei manchen Bossen jetzt immer noch Sinn, Frühlingsblüten war was anderem. Musste gucken, je nachdem, wie damit besser zurechtkommst. Üppigkeit und Seele des Waldes ist das absolute Must-Have. Also das habe ich zwischendurch geändert im Raid noch. Gedeihen hatte ich noch drin, da war ich gar kein Heiler mehr. Ja, ich erzähle gerade nur, was die Patchnotes gesagt haben, weil die sagen nämlich, dass der Effekt von Gelassenheit jetzt drastisch nach unten gesetzt wird. Okay. Und das ist das Ding, was man verlängert mit Gedeihen, weswegen man eigentlich diese Kombi gespielt hat. So zu dem Rest, wie es gelaufen ist. Verstehst du, warum es so gestaltet? Weil du hattest letzte Woche ja einen ruhigeren Raid hier. Sehr ruhig. zu ruhig. Und heute? Das, was man eigentlich kennt vom Raid. Also beziehungsweise eine Schippe drauf. Unvorbereitet heißt, dass Fehler gemacht werden. Dass Fehler passieren, Entschuldigung. Weil in einem Raid gehe ich hinein. Da habe ich mir die Boss angeguckt, ich habe jemanden in der Gilde gefragt, wie spiele ich die? Ich habe meine Zettelchen vor mir, nur fast eine Skizze gemacht und so spiele ich. Und dann ist auch nicht meine Erklärung notwendig. Außer nach Richtung, wo ich bin. Schmeißen. Ja, tut mir leid dafür, dass ich hier das Tool vergessen habe, also mach mal einen Fehler. Und müsst mir halt bitte noch einer sagen, wie viel Gold ich in die Gildenbank spenden soll. Ich habe nämlich vergessen auszuschreiben. 2500 Gold fürs nicht vorbereitet sein, zwei Stiche, alle jeweils 1000 Gold sind 4500 Gold. Alles klar. Sonst zum Rest? Ja, was soll ich sagen? Einen Auftrag den Mund aufzukriegen. Was soll ich sagen? Also die Leute, die da waren, die haben größtenteils irgendwie immer zusammengebaut. Es wurde am ersten Boss gesagt, wo er abzulegen ist. Gut, muss ich sagen, da habe ich auch einen Fehler gemacht. War ich einfach nur noch neben der Spur. Sorry, aber selbst ich erwarte von Leuten, die in der Gilde zum Raiden kommen, dass sie wenigstens die ersten paar Bosse wenigstens in der Theorie können. Wenn nicht, dann fragen, weil es ist scheiße, wenn die ganze Gruppe nach den ersten 5 Sekunden mehrmals mit dem Boss aufhören muss. Also, muss ich ehrlich sagen, habe ich so noch nie gesehen. Und das zerstört das komplette Raid-Klima. Aber komplett im Boden. Und was passiert da mit einem Algera und mit seiner Laune? Wie wir es alle gerade gesehen haben, gehört haben, genau Rap. Und nach und nach von Boss zu Boss, wie er auch mit dir gekriegt hat, wird es immer beschissener. Oder irgendwann platzt halt einfach die Bombe. Ich hoffe, dass das nächste Raid besser wird. Ganz so langsam, dass ihr alle mithelft und Tanks findet, weil die brauchen wir komplett neu. Einmal 4 Tanks bitte. Ja, 30 bitte zusammen, weil ich glaube, länger wird das hier nicht so fortgeführt werden. Irgendwann kommt der Schlussstrich und wenn der Schlussstrich ist, dann müssen sich wahrscheinlich sehr viele Leute in der neuen Gilde suchen und sonst was. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Say something, I'm giving up on. Ich hoffe, ihr habt alle hier dieses herrlich leckere Kapitänsschmäuschen. I'll be the one, jeder Zocken, jeder Verzauber, jeder kleine Scheiß, 5000 Gold in die Bank. Das überschätzt dich komplett. Anywhere I would have followed you. Da hab ich keinen Bock drauf, Und in einer Gilden, die wirklich vorhaben, Raiden zu gehen, sind all diese Dinge, die wir erwarten, eine Selbstverständlichkeit. Da läuft es sogar noch so ab, dass wirklich nur eingeladen wird und wenn mit dem Raid festgestellt wird, dann ist das Donnerwetter richtig groß. Da kriegt ihr keine Post mit Erinnerung daran. Da kriegt ihr niemanden, der sich hinstellt, euch die Bosse erklärt, der sagt, Google ist dein Freund. Und ich, ehrlich gesagt, bin bald an dem Punkt. Für mich ist es eine Belastung, hier online zu kommen und euch irgendwas zu erklären, wenn ich weiß, es geht links rein, rechts raus. Over nice. Miyumi. Miyumi! User in your channel was banned. Ich muss die Karte aus der Gilde schmeißen, danke. Julia, lock bitte auf Garrosh um und schmeiß Miyumi raus, danke. Hook! Ja, erst nochmal sorry wegen dem Twitch-Client, der da schon den alten drauf hatte. Hat ja nachher doch funktioniert. Und dann vom Raid an sich. Ja. Ich fand, es war immer viel Chaos im Raid, dadurch, dass Leute Fehler gemacht haben. Ja, und haben wahrscheinlich dann auch noch die anderen ein bisschen unruhig gemacht. Und dass es deswegen irgendwie ein bisschen schlechter gelaufen ist. So meine Meinung. Ein bisschen schlechter? Okay, du warst letzte Woche nicht dabei. Letzte Woche war Sahnehäubchen und fast mit den gleichen Leuten, bis auf 2, 3. Und diese Woche Grottenschön! Ja, das ist halt, ne, wenn viele da sind, die irgendwelche Fehler machen, ja, irgendwo hinlaufen, wo sie gar nicht hinlaufen möchten, ja, andere damit vielleicht auch anstecken, ja, dass sie dann auch nervös werden und Fehler machen. Meine Meinung ist so. Ja, keine Ahnung. Ich bin das erste Mal dabei. Sorry, dass ich die Taktiken in dem Sinn nicht kannte. Ich kann eigentlich absolut nichts dazu sagen. Normalerweise ist es so, dass man sich bevor man in ein Raid reingeht, Videos anguckt, damit man weiß, was grundsätzlich bei einem Boss passiert. Man geht in eine LFR, verifiziert das, dann geht man zu einem Offizier und hört sich an, hey, hör mal, du bist Fernkämpfer, erklär mir mal bei jedem einzelnen Boss in 3 Sätzen, was ist für mich, nur für mich, wichtig. Dann schreibe ich mir auf, das male ich mir auf, dann gehe ich nochmal in LFR, gucke es mir nochmal an und dann gehe ich in Raid. Und diese Vorbereitung muss ich eben einmal gemacht haben. Und was dann noch dazu kommt an Effekten, später auf HC oder so, erklärt man gerne. Aber diese Dinge angeguckt haben und wissen, wie das aussieht, das muss einfach klar sein. Ja, ich habe ja eigentlich, ich war im LFR und ich habe öfter gefragt, ob jemand da ist, der Mage helft, also der mir helfen kann quasi, und es kam immer nur nö. Okay, dann frage ich dich, welchen Offizier hast du gefragt, ob er dir bitte erklärt, wie die Bosse im Raid funktionieren? Sag mir bitte einen Namen, dann führen wir hier das Gespräch mit dem Offizier direkt. Es war kein Offizier, sondern es war einfach normal. Dann ist das Problem. Wenn du nicht zu einem Offizier rennst, erwarte nicht, dass du Hilfe kriegst. Sorry, ist so. Wir Offiziere haben das Wissen, das wir weitergeben. Läuftest du Hinz und Kunz, kriegst du Hinz und Kunz Antworten. Wir sind verpflichtet, dir eine Antwort zu geben. Die anderen sagen, fick dich, guck doch auf Google. Wir sind verpflichtet dazu. Alles klar. Fischkopf. Ja, mich ist auch genervt, dass wir wieder so lange warten mussten auf Leute, die unvorbereitet waren. Ist halt auch demotivierend. Erstmal im Cooldown mit der Gelassenheit, also der Boss war bei 20% und es wurde nicht ausgeschöpft. Klar, gegen die Anweisung. Strich verdient. Und ja, generell ist es. Da wird es mich freuen, wenn der Raid ein bisschen ruhiger vonstatten geht und alles halt geregelt abläuft. Hattest du doch letzte Woche einen ruhiger ablaufenden Raid? Wenn du möchtest, dass der Raid ruhig läuft, müssen die Leute zum Raid kommen, vorbereitet sein, pünktlich vorbereitet sein, in den Raid hineingehen, keine großen Fragen zu dem, was wir abfahren, stellen, reingehen, spielen und gut ist. Dann läuft der Raid ruhig ab. Musst du mir jetzt nicht den schwarzen Peter zuführen, ne? Weißt du noch was zu sagen? Ja, ich denke, alles klar. Drogon! Drogon müsste ja eigentlich dieses Wochenende ein Mikrofon haben, weil wir ja letztes Wochenende darüber geredet haben. Richtig, Idmaldotz? Mhm. Warum hat Drogon kein Mikrofon? Das muss ich ihn selber fragen. Tu ich gerade. Warum besitzt du immer noch kein Mikrofon? Wenn du in einen Raid gehst, hast du ein Mikrofon. Grundsätzlich. Ja? Morgen gibt es keinen Raid. Es gibt nächste Woche Raid. Und auch nur dann, wenn wir die Woche die Tanks finden. Und damit seid ihr alle gemeint. Nicht nur meine Offis. Also Drogon, in Zukunft, Raid, gleich Mikrofon am Start. Disparis. Disparis! Vorhin schon den Raid verlassen. Das weiß ich. Ja.